Fanboys. Heute nicht mit dem Dom, sondern mit dem Tobi. Ja, hallo. Und dem Marcel. Hallo und Martin. Ja, hallo. Dom hat heute ein bisschen sich aus dem Podcast abgemeldet, weil er morgen in Urlaub fliegt und dann noch ein bisschen Arbeit schaffen will heute. Also andere Arbeit. Ja. Ja, ja. Schön. Ja. Wer Monkey Business guckt, weiß, Dom fliegt nach Teneriffa. Ja, stimmt. Aha. Nichts ist mehr geheim. Stimmt. Ja, die Folge 164, oder? Ja, die Folge 164, Operation Hexengraffiti. Ah, cool. Das klingt so nach, ich habe das schon gesehen, deswegen ist es jetzt albern zu raten. Und gab die Pfote. Mhm, ja, das sind wir 9-4. 9-4? Ja, total bescheuert. Vielleicht habe ich auch den Text falsch. Aber... Ja, Tarzan wurde ja umbenannt in Tim. Also wir sprechen von TKKG. TKKG, Folge 164. Tarzan heißt er in den ersten Folgen, glaube ich, bloß. Ha. Ja. Aber Klößchen heißt immer Klößchen. Ich glaube, das waren tatsächlich rechtliche Gründe, warum er umbenannt wurde, wegen Tarzan. Oh. Tarzan. Klar wie Klosuppe. Okay, ich bin kein großer TKKG-Fan. Ich auch nicht. Ein paar Folgen habe ich mich dann gar nicht getraut zu sagen, dass ich das überhaupt nicht gehört habe. Ah, ich habe ja nicht mal die drei Fragezeichen gehört. Oh, ja, das kann man aber nachholen. Sollte man auch. Mhm. Die kommen auch noch dran. Ich warte nämlich darauf, dass wir endlich die Folge haben, wo die letzte oder die aktuelle Folge der drei Fragezeichen kommt. Ja, dass wir die drei Fragezeichen einholen, ich verstehe. Aber das ist gar nicht so einfach. Wieso? Wie weit sind die schon? Ja, weiß ich nicht. Irgendwas über 164. Hoffentlich. Ah, macht Sinn. Und ja. Da gab es ja auch einen großen Rechtsstreit zwischen dem Buchverlag und dem Hörspielverlag. Insofern, ja. Ja. Egal. Egal. Nicht egal ist, wir haben letzte Folge mal wieder einen Fehler gemacht und da ist wieder jemand aufgefallen. Bitte, es gibt eine Anmerkung. Das ist so, als würde man sagen, oh, wir haben den Karlsplatz Stachus genannt. Ja, also die Passerelle in Hannover wurde offiziell umbenannt in Niki son Fall. De Passage. De irgendwas. Nicht so. Niki de son. De son. De son. Ja. Ja, genau, Niki de son Fall Promenade. Mhm. Im Volksmund heißt es aber immer noch Passerelle. Und übrigens, ich habe nie behauptet, dass, oh Gott, wie heißt das, dass Osnabrück bei Hannover liegt. Auch wenn es tatsächlich den einen Anschein haben hätte können, dass ich das behauptet hätte. Es gibt auch kein Stück Audio im Internet, das das Gegenteil beweisen könnte. Ja, ich habe keins gefunden, aber vielleicht, ja, weiß ich nicht. Man kann ja alles zusammenschneiden, so wie man mag. Also alle Audioausschnitte, die jetzt auftauchen werden, wo ich sage, dass Bielefeld bei Hannover liegt, sind einfach zusammengeschnitten. Verstehe. Und in der Wüste vergraben. Das ist, ja, in der Wüste vergraben. Gutes Stichwort. Fast zufällig. der eine oder die andere werden sich erinnern, wir sprachen, glaube ich, bei Fanboys auch schon mal drüber. Es gibt ja schon lange diese Geschichte von Atari hat 1983, als es mit der Videospieleindustrie so gerade temporär ziemlich bergab ging, ein Videospiel veröffentlicht, das da hieß E.T., ein Spiel zum Film, das innerhalb von 5 Wochen, glaube ich, entstanden ist und dementsprechend auch qualitativ war. So spielt und sich's auch. Sehr wenig Kopien verkauft hat. Und also ich habe gehört, dass der erste Run sehr erfolgreich war, sie dann aber viel zu viel nachproduziert haben. Oder so. Ja, also da ranken sich viele Mythen drum. Auf jeden Fall war die Aussage, man hat dann ganz viele Cartridges von diesem E.T. verklappt in einer Müllhalde in Neu-Mexiko. Und aus dieser Geschichte sponnen sich dann im Laufe der Zeit immer mehr Mythen und irgendwie es hat lustigerweise so die von einer richtigen Newsmeldung so die Reise gemacht zu einem Internet-Folklore-Urban-Myth-Ding und irgendwie stand dann irgendwann in Frage, ob das überhaupt passiert ist und was, ob es überhaupt stimmt und was dahinter war. Und anfangs war es relativ klar, dass es eben so in der Hauptsache passiert ist, weil sie ihre Firma, ihre Produktionsstätte in Texas aufgegeben haben und Übersee dann produziert haben und diese Cartridges, die sie auf Lager hatten, die sie halt nicht verkauft bekommen haben, dann als Tax Write-Off, also als, wie heißt das auf Deutsch, Steuerabsatz-Dings abgeschrieben, ja. Abgeschrieben haben, genau, und dann verklappt. Nun ja, soweit zur Vorgeschichte. Jetzt hat sich tatsächlich jemand, der eine Doku über diese Sache dreht und von Microsoft gesponsert wird, weil das die Doku wird auf Xbox dann erscheinen, die Mühe gemacht und auf dieser Müllkippe gegraben und gefunden, was sie gesucht haben. Nämlich Cartridges. Cartridges, unter anderem von E.T., aber auch Centipede und Atari Circus und was es damals alles so gab. Und das wurde groß Wahnsinn. Gefeiert. Ja. Es gab im Vorfeld. Die armen Kinder, die sich drüber gefreut hätten. Ich weiß nicht, ob sich über E.T. so viele Kinder gefreut hätten. Hast du es gespielt? Ich habe ein Let's Play geguckt. Ich habe als Kind das gehabt. Und das war anstrengend. Du hattest es? Ja, ich hatte das. Ich weiß nicht, ob ich es je geschafft habe, weil es war auch nicht einfach. Und du musstest irgendwie unter Zeitdruck. Ganz abstruse Rätsel lösen. Also für mein damaliges Alter, ich war 12 oder so, war das viel zu komisch. Mhm. Und es war auch, die Grafik war nicht gut und das Ende war auch voll unbefriedigend, weil selbst wenn du es geschafft hast, war halt so ein, das, was man damals als Cutscene betrachtet hat, die halt auch nur schäbig war. Ja. Und man ist aus Versehen immer in dieses Loch reingefallen. Dieses Loch. Ich erinnere mich nicht. Tja. Ich habe es verdrängt. Es gibt auf jeden Fall im Internet sogar einen Patch für E.T., der es spielbarer macht. Aber ja. Bitte? Mhm. Da hat sich jemand so im Nachhinein die Mühe gemacht, da irgendwie so ein bisschen E.T. zu updaten, binärerweise. Sehr lustig. Nun ja, aber man kann sich jetzt auf diese Doku freuen, die dann das Ganze nochmal en Detail aufarbeiten wird. Jetzt ist erstmal so die Nachricht, sie haben da eine Schicht. Ja, es ist fast so wie mit der Titanic, als sie dann tatsächlich gefunden wurde. Ja. Warum? Naja, so ein mythisches Ding, wo man gar nicht mehr weiß und überhaupt nicht damit rein. Oder der Mond. Ja, stimmt. Als man damals den Mond gefunden hat. Das war schon aufregend. Die Älteren unter uns können sich noch erinnern. ich finde keine gute Überleitung, deswegen posaune ich es einfach heraus. Ich habe jetzt beschlossen, der Windows Phone Store hat diese Woche offiziell den App Store abgehängt in Sachen Features und Gutsein. Weil man kann mich jetzt als Entwickler im Windows Phone Store auf Kommentare antworten. Das ist ein tolles Feature. Tja. Ja. Also, da muss man wirklich sagen, da muss man erstmal drauf kommen, ne? Da muss man erstmal drauf kommen, ja. Also, man könnte jetzt auch sagen, das wird jetzt irgendwie seit, weiß nicht, gefühlten 10 Jahren, so lange gibt es den App Store noch gar nicht, aber gefordert, dass man das kann, aber Apple könnte ja durchaus dann auch nochmal drauf kommen. Aber so. Sind es dann Private Messages oder ist es auch öffentlich? Nee, kannst du öffentlich machen. Musst du aber nicht. Weiß ich jetzt gar nicht. Also es sieht so aus, als müsstest du es öffentlich machen. Und du kannst auch quasi als Entwickler Kommentare da flaggen und zur Inspektion quasi vorsehen, falls sie irgendwie fishy sind oder irgendwie was anderes nicht passt. Aber so Antworten auf Fragen und Supportanfragen in Kommentaren ist schon ein Feature. Das wäre in der Tat sehr angebracht, wenn das Apple auch mal wenn da Apple auch mal drauf kommen könnte. Tobi, machst du das nächstes Mal dieses Spiel, machst du demnächst dieses Spiel App Store, please? Wo du App Store Kommentare redigieren musst. Und damit das Regime kritisieren. Ja, ist schon schlimm, weil die Also ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, es ist in der Tat so, dass wenn die User das wollen, dann kriegen sie einfach auch eine E-Mail. Also es kann auch privat sein. Ja, also der Rückkanal ist einfach wichtig. Die Wahrnehmung ist halt, die Wahrnehmung von dem User ist halt so, dass hier ist die Stelle, hier ist meine Anlaufstelle und der wirkliche Support-Kanal ist halt gut genug versteckt in iTunes und dann einfach entweder E-Mail oder Twitter, jedenfalls irgendwas anderes, dass er zu viel zu aufwendig ist. Und deswegen läuft halt das alles in die Reviews mit rein, die ganzen Support-Anfragen. Ich meine, schöner wäre es, wenn man es trennen könnte. Also ich verstehe den Gedanken von Apple, dass hier gehören Reviews rein und Kommentare zum Spiel und da muss man auch nicht groß drauf antworten können. Hm. Und wenn ihr Support-Anfragen habt, wendet euch auch an den Support. Aber so läuft's halt leider nicht. Nee, dafür haben sie auch den Support halt einfach nicht klar genug gemacht. Hm. Ja, also da bin ich mir auch unsicher, ob so dieses Rede-Gegenrede-Ding gut ist. Da kann man drauf warten, dass es dann das erste Gate gibt, wo dann ein Entwickler beleidigt ist und zurückpumpt. Und weil dann musst du ja sozusagen Shitstorms zu jedem negativen Kommentar was hinschreiben. Deswegen habe ich gefragt, ob das vielleicht privat ist, weil das fände ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Wenn du zumindest die Leute kontaktieren kannst, die Probleme. Aber ja, die optimale Lösung ist auf jeden Fall weit von dem entfernt, was Apple macht. Ja. Ich will das auch haben. Man kann ja hoffen, dass bei der WWDC Dinge passieren, dass alles besser wird. Jetzt, wo die In-App-Käufe schon geflaggt sind. Genau. Geflaggt? Ja. Achtung, In-App-Kauf. Also, mit In-App-Käufen. Stimmt. Ja, ich dachte, du spielst schon auf unser nächstes Thema an. Das hat ja auch mit In-App-Käufen zu tun. Oh, das war Zufall. Ja, siehst du mal. Lese ich einmal nicht voraus. Es gibt nämlich diese tolle App, die ehemals tolle App Comixology, mit der man auf iOS-Geräten Comics lesen und auch kaufen konnte. Mittlerweile kann man sie nur noch lesen, weil Comixology wurde von Amazon gekauft und die haben jetzt innerhalb von einer Woche, in der sie es gekauft haben, schon die In-App-Käufe abgedreht. So, man muss jetzt also seine Comics irgendwie auf der Comixology-Webseite kaufen und kann sie dann auf iOS runterladen, aber man kann sie nicht mehr direkt auf iOS kaufen, weil dann müsste Amazon ja 30% an Apple abgeben. Oh, aber war das nicht mal verboten? Das war mal verboten, ist es aber nicht mehr. Ah, okay, verstehe. Ja. Schade, aber nicht verwunderlich. Ja, also schon ein bisschen auch, weil Amazon schießt sich ja damit schon auch ins Knie selbst. Weil ich glaube nicht, dass die Verkäufe diese 30% ausgleichen. So, weil, also ich glaube, du verlierst halt unglaublich viele Impulsverkäufe durch diese Aktion. Und gerade so bei einem Comic, wo du jetzt sagst, hier so, ich will jetzt weiterlesen und vielleicht will ich jetzt dieses Crossover noch dazu kaufen und hier irgendwie ein altes Marvel-Gedöns mal schnell reingucken für irgendwie 2,50, ja, keine Ahnung, gefühlt. Das ist halt einfach, da logge ich mich nicht auf eine Webseite dann ein und merke mir das, wenn ich jetzt wieder zu Hause bin und irgendwie am Surfen bin und Ja, stimmt schon. Je niedriger die Hürde ist, umso mehr Verkäufe hast du da. Und wenn das jetzt um 30% fällt, dann haben sie schon das verloren, was sie durch mehr Marge gewinnen. Ja. Oh Gott, ich möchte jetzt nicht nachrichten, ob das stimmt. Ich weiß es nämlich auch gerade weil nicht. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei, wenn du das so sagst. Also sagen wir es mal, wenn sich's halbiert, dann haben sie sich die 30% nicht gespart, sondern dann zahlen sie drauf. Kommt natürlich immer drauf an, wie viel Geld die Leute als Impulskauf ausgeben versus wie viel Geld sie so ausgeben. Ja. Die Prozentrechnungsalarmglocken. Die sollten bei jedem Schritt der Prozentrechnung. Ich habe schon ein schlechtes Gefühl gesagt, wie ich das geclaimed habe. Das ist alles nicht so simpel. Tja. Nicht so simpel. Nicht so HTTP-Server. Simple HTTP-Server. Ich habe gerade gesehen, dass im Chat angemerkt wurde, dass ein Fanboys-Kalender ein Zahnarzttermin drinsteht. So ist das mit diesen Kalendern auf iOS. Manchmal. Ich kann euch Sachen erzählen. Ja. Da muss sich da mal jemand drum kümmern. Ja. Fanboys müssen auch zum Zahnarzt. Ja. Und ja, zurück zu Fanboys. Geht bitte alle zum Zahnarzt, liebe Hörer. Hörertreffen. Stimmt, kann ich auch nur empfehlen. Zahnarzt ist eine tolle Sache. Naja, also zumindest, wenn man dann da war. Zurück zum Simple HTTP-Server, den du gerade schon angeteasert hattest. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, hier so, wenn du mal schnell irgendwo was hosten willst, dann mach das doch mit Python und bin dann schuldig geblieben, was man denn da eingeben muss. Und das ist relativ simpel, was man da eingeben muss. Man muss nämlich Python-M Simple HTTP-Server eingeben. Steht auch in den Show Notes heißt das Ding, wie es dann genau geschrieben wird. Und wenn man das im Terminal eingibt, dann wird dort, wo man ist, quasi gehostet. Geht auf Port 8000 auf Localhost einen Webserver an, in dem Directory, in dem du gerade bist. Das ist ja jetzt fast so simpel, dass ich es fast machen würde. Die einzigen Befehle, die ich benutze in der Kommandozeile, sind gewöhnlich CD und ein Drag von einem Folder ins Terminal, was du mir mal als Tipp genannt hast, und Git init. Das war's. Hast du nicht auch mal gegrappt? Ich glaube, du hast mal gegrappt. Ja, aber ich weiß nicht. Da kann ich auch Chinesisch lernen. Ja. Das ist wahrscheinlich genauso nützlich. Ach, ich weiß nicht. Ach doch, Chinesisch ist mittlerweile schon nützlich. Ach, ja auch, aber brauche ich jetzt nicht täglich. Nee. Ja, bei der Konsole ist das schon, also bei der Kommandozeile. Aber wenn du jetzt schon in China wärst, bräuchst du das. Dann bräuchte ich wahrscheinlich beides, ja. Das täglich. Jo, also man kann mit der Kommandozeile, also man kann im Terminal einiges Tolles machen, aber irgendwie wehre ich mich dagegen. Weiß nicht warum. Tja, du debuggst dafür dann lieber mit Safari. Ja, ich habe was Tolles rausgefunden, was ich vorher nicht wusste, nämlich, dass man, also es gibt ja diese tolle Entwickler, das Entwicklermenü in Safari. Ja. Das man erst freischalten muss. Ja. Und dann hat man da einen Debugger und kann sich HTML-Elemente ansehen und alles genau angucken, was ja bei HTML und CSS essentiell ist, irgendwas zu debuggen, weil ja, da weiß ja sonst nicht, was problematisch ist oder JavaScript-Fehler. Und dann hat man das Handy, da ist auch ein Browser drauf und ist gearscht, weil da weißt du nicht, was für Fehler auftreten. Aber es gibt das Feature, dass du dir die ansiehst, und zwar im Desktop Safari. Du musst bloß dein Handy, also dein iPhone, an den Computer anschließen. Dann musst du in den Einstellungen unter Safari einen Schalter betätigen, den ich auch gleich rausfinden werde. Der heißt nicht Betrugswarnung. Wie heißt er denn? Also erstmal erweitert und dann Webinformationen. Und dann hast du im Desktop Safari im Entwicklermenü dein iPhone und kannst es anwählen und ganz normal die Seite inspizieren und auch sogar Sachen live ändern. Ganz normal, wie man das auch im Safari selber machen kann. Was sehr cool ist. Also dass du quasi den Safari Web Debugger Remote für dein iPhone. Genau. Das ist cool. Das ist sehr cool, weil es sonst ja immer so eine Blackbox ist. Ich habe diese Schalter schon ein paar Mal gesehen, aber ich habe es noch nie ausprobiert. Aber wenn du sagst, das funktioniert auch gut, dann ist es natürlich. Ja, und dann, da habe ich mir dann gedacht, mein Gott, da kriegen sie es hin. So würde ich eigentlich gerne Dateien auch aus Programmen rauskriegen. Einfach ranhängen. Das Programm, was gerade an ist, zeigt mir seinen Folder mit seinen Dateien und fertig. Ich will da nicht nur iTunes aufmachen. Tja, dieses iTunes. Das war so ein Ding. Ja, also das fände ich sehr schön. So, weiß ich nicht, so Airdrop, naja, was heißt Airdrop-mäßig? Du hast halt, solange du in dem Programm bist, hast du einen Folder, wo die Daten da liegen. Ja, das ist so ein bisschen. Ja, das wäre zu einfach. Bilder rüberziehen. Sehr verploppt. Ja, also da wird ja immer groß gefragt, was kann das neue iPhone bringen? Scheiß drauf, die sollen es vielleicht schneller machen und mehr Speicher und mal diese grundlegendsten Features, die man seit 2007 haben will, implementieren. Ja, die Gerüchte zum neuen iPhone lassen sich jetzt zusammenfassen so, auf, ist größer und sieht aus wie ein iPod Touch. So. Oh Gott. Zwei Jahre aussetzen. Mal gucken. Ich wollte noch etwas empfehlen, sich mal näher anzugucken, was mich richtig begeistert hat die letzte Woche. Und zwar handelt es sich um einen Speedrun zu Super Mario Bros. 3. So, das klingt jetzt soweit irgendwie relativ banal. Speedrun sind quasi Speedrunner sind Menschen, die versuchen, alte Videospiele oder auch neue Videospiele möglichst schnell durchzuspielen. Und hier in diesem Fall hat jemand Super Mario Bros. 3 in unter 3 Minuten durchgespielt. Und wer das Spiel jetzt kennt, weiß, das ist irgendwie ziemlich schwierig. Die bisherigen Versuche waren irgendwie alle unter 8 Minuten, glaube ich. Und derjenige, der das jetzt hier gemacht hat, der hat noch einen besonderen Trick benutzt. Nämlich gibt's irgendwo in einem zweiten oder dritten Level eine Stelle, an der man provozieren kann, dass die Konsole statt aus dem ROM aus dem RAM liest. Also es so. Ist so unglaublich, dieser und Trick. Also es ist richtig irre, weil im Prinzip macht er eben diese Geschichte, dass er eben den Programmzeiger vom ROM ins RAM umbiegt. Aber dazu muss er natürlich vorher an die Stelle, wo der Zeiger dann hin flippt, die richtige Sprungadresse einprogrammieren, damit das zum Ende springt. Weil das ist nämlich dann die Idee. So, er programmiert dann quasi hier, springt zur Endszene mit der Prinzessin und überspringt halt irgendwie die ganze letzte Welt, indem er irgendwie gleich zum Ende springt, programmatisch. Und das macht er, indem er irgendwie die Gegner richtig in der richtigen Reihenfolge tötet und wieder spawnt. Weil nämlich der Zeiger, wenn er diesen Glitch ausnutzt, genau auf die Register zeigt, in denen die Enemy-Positionen sind. So. Ja. Und es ist total irre, weil da muss er irgendwie 2 Shells haben und gleichzeitig irgendwo hinwerfen, damit die dann richtig spawnen. Und also der Artikel ist irre, wenn du dir den durchliest, wie viel Arbeit da drin steckt, das zu reverse-engineeren und dann auch noch so zu machen und richtig, also selbst dann zu spielen, ist irre. Also das ist unglaublich. Ich lustigerweise habe ich über Twitter dann jetzt auch noch von einem Zelda Ocarina of Time Speedrun gelesen, ja. Hab mir den mal angeguckt. Ich hatte mit Speedruns vorher auch nicht viel zu tun. Da gibt's auch verschiedene Kategorien. Also das war die Kategorie Any Percent. Das heißt, es ist egal, wie viel du vom Spiel gesehen hast. Du kannst alle Glitches ausnutzen. Hauptsache möglichst schnell fertig. Und der hüpft dann die ganze Zeit mit Link da durch die Gegend rückwärts meistens. Mhm. Also das ist schon Wahnsinn. Und ich habe sogar einen Journey Speedrun gefunden. Okay. Wo es krasse Glitches gibt, die da benutzt werden. Okay. Also unglaublich. Das muss ich auch mal gucken. In der Journey in einer halben Stunde. 29 Minuten. 3, glaube ich. Also sehr, sehr strange. Der Peppers Please Speedrun war dann einfach bloß hoch gespeedetes, echtes Peppers Please. ja, das ist ganz lustig, diese Speedrun-Community. Vor allem finden die interessante Glitches. Und, ja. Also Glitches habe ich auch erst mehr oder weniger mit Journey entdeckt oder das Interesse dafür. Und ich finde die toll, weil die nochmal so eine zweite Welt im Spiel aufmachen. Ja. Irgendwie der Terry Kavanagh macht ja gerade wie für mobile Geräte. Du zählst nach? Nein, ist zu viel. Nein, zu viel. Mist. könnt ihr eins rausschneiden. Naja, auf jeden Fall gibt es da auch irgendwie ganz viele Speedrunner und Modder, die die interne Skriptsprache von ausnutzen und verändern, um irgendwie das Spiel zu manipulieren. Das ist auch sehr, sehr krass. Ja, genau. Für iOS sollte es kommen demnächst. Und Vita. Und Vita. Und Terry Kavanagh schreibt dann über die Steuerung auf iPad. Der hat da ein ganz interessantes Input-Scheme sich ausgedacht. Da bin ich auch gespannt, das auszuprobieren. Und um zu zeigen, dass das auch tatsächlich funktioniert, weil wie ist ja die Steuerung sehr, sehr kritisch, ja, spielt er halt wenig wie die Vici das Level auf dem iPad. Und wenn man das so locker schaffen kann, dann ist wohl auch die Steuerung in Ordnung. Tja. Ja. Bleibt zu hoffen, dass das auch nicht nur er so gut kann. Aber mal gucken. Und dann ganz kurz noch eine Bemerkung zu Papers, Please, wo ich gerade davon gesprochen habe. Es gibt da einen Vorgänger, den ich jetzt erst gesehen habe, die Sunday Times, nee, irgendwie Blablabla Times. Antegria Times, Republia Times. Republia Times, genau, okay. Wo man so eine Zeitung zusammenstellt. Spielt also nicht in Astotzka, sondern ja. In Republia, also so ein Prequel von einer anderen Seite. Mhm. Ist ein Webgame. Und da fand ich lustig, es hat jetzt auf indiegames.com war das, es hat jemand ein Ludum Dare-Spiel gemacht, nämlich eine Zeitung zensieren. Ah. Und voll in dem Papers, Please Style. Und der erste Kommentar war, ey, das ist ja ein Rip-Up von der Republia Times. Mhm. Und dann schreibt er, ja, wie man sieht, haben wir uns ja eigentlich an Papers, Please orientiert. Das ist halt vom Gleichen. ja. Spannend fand ich an der Republia Times, wie das gleiche Setting und der gleiche Narrativ einmal super funktioniert in Papers, Please und einmal gar nicht in der Republia Times, weil das ist so nett, ja, lustig, Flash-Spiel für 5 Minuten und danach zieht es nicht mehr. Und das ist halt, das fand ich faszinierend, so die Unterschiede anzuschauen, warum Papers, Please funktioniert, warum die Republia Times einfach nicht das gleiche, also überhaupt nicht das gleiche Feeling erzeugen kann. Es liegt aber auch an der Spielmechanik. Also wir haben viel über das Thema gesprochen und dass die Konflikte da halt so eindimensional sind, aber es liegt auch an der Spielmechanik, die ist einfach. Ja, die macht auch keinen Spaß. Also wenn du wirklich so eine Zeitung layouten könntest und dir überlegst, ah, da kommt das hin, dann möchte ich hier und hier packe ich dann noch was. Das kann man schon spaßig machen. Also Mad TV hat mir da damals viel Spaß gemacht. Hm. Da war es keine Zeitung. Aber das Thema Zensieren und so, da ist ja Black Bar immer noch ein großartiger. Ja, das stimmt. Vertreter des Genres. Das stimmt. Genau, Blackbar für iOS. Genau, und wie heißt denn der Entwickler von Papers, Please? Ich habe es schon wieder vergessen. Vergesse ich auch immer. Der hat jetzt auch beim Ludum Dare mitgemacht und ein neues Spiel, wo man Seerettung machen muss und dann verschiedene Features hat. Bojen, die so im Umkreis gucken. Und Schiffe, die in einer Linie fahren und so, und das kann man so kombinieren. Lucas Pope. Auch ganz heißt, ja. Genau, Lucas Pope. Tja. Ja. Und, sorry, da sind wir aber gleich beim nächsten Thema. Ja. Na, beim übernächsten, das darfst du dann abhaken. Und zwar beim Indie-Haven, weil das passt jetzt noch gut dazu, deswegen will ich es vorziehen. Da ist Lucas Pope auch in einer Folge dabei. Indie-Haven ist ein Podcast, britischer Podcast über Indie-Spiele. Hatte schon einige illustre Gäste da. Jonathan Blow zum Beispiel, Lucas Pope, Rami Ismail von Alan Zucconi. Alan Zucconi gleich zweimal. Einmal erzählt er über sein Geheimnis mit den Biscuits. Der verteilt immer Biscuits auf so Veranstaltungen statt Visitenkarten. Das prägt sich sehr ein. Ist ein schöner wöchentlicher Podcast mit Indie-Entwicklern. Cool. Die viel über ihre Hintergründe auch erzählen. Der petert leider jedes Mal out. Hm. Weil irgendwann gibt es so einen Punkt, weiß nicht, 5 Minuten oder 10 Minuten vor Schluss, da sprechen die dann über irgendwelche Spiele und der Gast ist fast weg. Das finde ich ein ganz komisches Konzept. Also die reden die ganze Zeit über das Spiel, was hat der gemacht und dann, und in Other News, es gibt jetzt das und das und das. Und das finde ich immer schade, wenn der, also ja, wenn der Gast dann so plötzlich verschwindet. Unter den Teppich fällt. Ja, genau. Das war gerade eine gute Idee für ein Adventure. Die Adventures of Peter Out. So, was irgendwie total toll mit einer coolen Story anfängt und dann sich im Sande verläuft. So. Ja. Oh, wunderschön. Ja, wo wir aber gerade beim Blick hinter die Kulissen der Indie-Entwickler waren, wollte ich kurz was empfehlen, was jetzt eher einen Blick hinter die Kulissen der AAA-Entwickler erlaubt. Es gibt nämlich eine neue App von jemandem, den man kennt schon, und zwar gibt es ja dieses The Final Hours of Portal 2, oder gab es vor geraumer Zeit mal, Ich weiß es gerade nicht mehr, wie der gute Mann heißt, der diese Aufsätze da schreibt. Aber der hat quasi so ein Business daraus gemacht, Entwickler zu begleiten, darüber einen Multimedia-Dings zu machen, also viel Text, viel Video, ein bisschen Video, viel Grafiken, und so die Entwicklung quasi zu begleiten und vor allem halt irgendwie so die Crunch-Time dann anzugucken und zu beschreiben, was in der Entwicklung passiert und welche Entscheidungen da getroffen werden und wie die Prototypen aussahen und so. Und der hat jetzt eben eine App veröffentlicht, die das für Titanfall macht, der Xbox One PC Mech-Kampf-Simulator-Dingsbums. Ich habe es selbst nicht gespielt, ich habe es jetzt nur Let's Play geguckt. Aber wer sich eben für die Produktion eines solchen Titels interessiert, der kann da irgendwie $2 investieren und hat da viel Text zu lesen und viel Sachen anzugucken. Und das ist definitiv eine Empfehlung. Also die Portal 2 App ist auch so eine Sache, die sollte man gesehen haben. Cool. Das klingt so ein bisschen nach Double Fine Adventure in Textform. Genau, im Prinzip ist es das, ja. Es ist so ein Multimedia. Also es fühlt sich auch so ein bisschen an wie Multimedia-CDs früher. So, weißt du, so dieses Rich Text, weißt du, so mit Videos drin und Gedöns. So, wir versuchen ein Magazin in der App zu pressen. Mhm. Ja, witzig. Ja, dann noch kurz eine Anmerkung, nämlich Brothers. Ein Titel, der ja schon etwas älter ist, für Xbox, Windows und PS3, ist mir jetzt gerade wieder über den Weg gelaufen, weil es gibt ihn gerade umsonst im PlayStation Plus. Das ist dieses PlayStation-Äquivalent zu Xbox Live, wo man auch umsonst Spiele bekommt. Und da kann man sich gerade Brothers runterladen und spielen, was ich auch gestern so ein bisschen getan habe. Und ich war ganz beeindruckt und werde das wohl weiter tun. Die Idee ist, dass man zwei Brüder spielt und die gleichzeitig selbst kontrolliert. Einer mit dem linken Stick, einer mit dem rechten Stick und Interaktion quasi mit den Schultertasten, den jeweiligen. Und kann dann eben so Koop-Rätsel irgendwie als Singleplayer lösen. Das ist ganz cool eigentlich. Und auch unglaublich schön gemacht. Ja. Witzig. Life goes on. Life Goes On ist ein Unity-Spiel für den Desktop. Windows, Apple. Genau, Linux. Ich bin darauf gestoßen vor einem Jahr ungefähr, als ich mich auf Reddit getummelt habe. Da gibt es den Feedback Friday, wo man Spiele in der Entwicklung zeigen kann und von anderen Entwicklern dann Feedback bekommt. Und Life Goes On war da dabei und war eigentlich so eins der Spiele, die mir da am meisten gefallen haben von den ganzen Prototypen, weil es eine sehr nette Idee ist. Ich glaube, ich habe schon mal vor langer Zeit drüber gesprochen. Man spielt einen Ritter. Man spielt einen Ritter, der den Heiligen Gral finden möchte. Aha. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie The Cave, nicht von dem Standard, also nicht in dem Qualitätsstandard, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und leider gibt es ganz viele Fallen in diesem Labyrinth, wo man den Kelch finden kann. Und es gibt immer so kleine Levels, wo man Aufgaben lösen kann, um den zu kriegen. Und leider stirbt man da öfter. Wenn man aber stirbt, dann bleibt the dead body of the Ritter. Der Leichnam. Der Leichnam des Ritters bleibt an der Stelle, wo er gestorben ist. Und es spawnt ein neuer Ritter mit einem neuen Namen auch. Und im Grunde ist der Witz drin, dass man die Leichname seiner Vorgänger dann benutzt, um das Level zu schaffen. Also die können Fallen entschärfen oder auf einem Button liegen bleiben und den runterdrücken, damit dann der Feuerstrahl nicht mehr aktiv ist. Und ja, das hat mir gut gefallen. Man merkt, das ist ein Indie-Titel, der nicht so super polished ist. Manchmal ist die Bedienung ein bisschen sluggish und so, aber das Konzept ist doch sehr süß und lustig. Ist auch von Infinite Monkeys Entertainment. Insofern ist mir das schon mal sympathisch. Also ich bin auch noch nicht durch und ich habe gestern gemerkt, ich habe jetzt nur für den Podcast mal reingeguckt und habe dann doch länger gespielt, als ich eigentlich mir das erlauben konnte. Ja. Insofern, ja, netter Titel. Ja, an dieser Stelle sei kurz nachgereicht, dass der Herr mit dem Titanfall und Portal 2 Aufsatz-App-Dings Jeff Cayley heißt, nicht einfach auszusprechen ist und das gleiche aber auch gemacht hat für Tomb Raider und Mass Effect. Oh, nice. 3. An dieser Stelle sei nachzureichen, dass man im Indie-Haven-Podcast auch definitiv lernt, dass Mike Biddle heißt. Ah, und nicht Bittel oder ja. Bittel oder Biddle. Ja. Als ich das Life Goes On, als du jetzt darüber geredet hast, musste ich spontan an Sometimes You Die denken. Das ist ein Spiel, das mir Schwesel kürzlich gezeigt hat, dass auch diese, du stirbst und dein Leichnam ist dann Hilfe für Puzzle, nur du spielst einen abstrakten schwarzen Würfel in einer Schwarz-Weiß-Welt mit Kettensägen, Kreissägenblättern und Spitzen und so. Kostet auch irgendwie 1,80 Tier 2 im App Store. Ist nett. Ja, ich habe ja damals den Entwicklern geschrieben und hatte eine Anregung, nämlich dass, also jeder Ritter hat einen eigenen Namen und ich hätte es so toll gefunden, wenn der announced wird. Und jetzt Sir Lancelot von der traurigen Stange. Und da haben sie gesagt, das ist ihnen zu viel, weil es gibt halt tausende Kombinationen und so. Man hätte das machen können und das wäre sehr charmant geworden, aber ich kann verstehen, dass ihnen das zu aufwendig war. Ach, das hätte man schon, also, naja. Wir rippen das jetzt und machen das einfach mit. Genau. Wir machen eine App, die einfach nur irgendwie immer Ritternamen sagt. Oh, ich bin der Ritter mit der mächtigen Lanze. Ich habe da eine App, die wird. Nee, lassen wir das. Das war jetzt ein Zitat aus King Arthur von Ravensburger. Was ich sehr lustig finde. Das ist so ein elektronisches Brettspiel. Gibt es auch dann bald eine Wiederauflage mit iPad, kann man das dann spielen. Ah. Also nicht als iPad, sondern iPad als Zusatzgerät. Früher so war das halt so eingebaut mit Batterie und so im Plan. Mhm. Und da gibt es den Ritter, der seltsame Texte sagt. Verstehe. Ja. Tja. Ich wollte eigentlich schon letzte Woche über Fracht sprechen. Fracht ist ein Erkundungsspiel, also es ist so ein 3D-Spiel mit einer Tron-Optik. Das sieht so ein bisschen aus, als würde man so in der virtuellen Realität rumhacken und erkundet da quasi die Welt. Und der Witz an der Geschichte ist, dass so sehr viel über Audio und Musik mit der Welt interagierst und die dir hilft, Puzzle zu lösen. So. Es ist also eigentlich so ein Erkundungspuzzle-Dings mit viel Musik. Jetzt ist nur das Problem, ich kann leider nicht positiv drüber reden, weil es läuft nicht bei mir. So, ich habe mir das einfach so mal blind gekauft, weil hurra, Indie und toll und genau das, was ich haben will. Aber leider bin ich einer der vielen Betroffenen von einem Bug. Und ich wollte darauf hinweisen, dass die Entwickler das davon wissen und dran arbeiten. Aber dass man vielleicht noch ein bisschen Abstand nehmen sollte, sich jetzt das gerade zu kaufen, weil also zumindest auf meinem Retina MacBook Air Pro läuft es leider nicht. Und das liegt nicht daran, dass die Specs nicht passen, sondern das ist halt einfach ein Bug, der dazu führt, dass da der Ringbuffer nicht voll ist und das die ganze Zeit stottert und krackelt und die Musik halt nicht funktioniert. Und die ist ja halt genau das Ding, was das Ding ausmacht. Oder du kaufst es gerade jetzt, damit die Entwickler das Geld haben, sich an den Bug zu setzen. So oder so, Fracht wird nochmal hier Thema sein, wenn sie es denn schaffen, diesen Bug zu fixen. Gerade kann ich leider nicht positiv drüber berichten, weil ich nicht mal das erste Level spielen kann, weil es einfach nur macht. Schade. Geheime Botschaften. Tja. Man kann sich ja die Wartezeit auf die gefixte Version vertreiben, indem man ein Buch liest. Wir besprechen ja keine Bücher. Wir besprechen ja keine Bücher. Klar besprechen wir Bücher. Ah. Jetzt habe ich mal eine Überleitung rausgehauen vom Allerfeinsten. Troll. Troll. Was ist denn das? Okay. Das ist die Tobi-Marcel-Dynamik. Ja, ja. Ich merke schon. Ich kenne also. Genau, Marcel Troll, Tobi stottert. eben anknüpfen an diese tolle Überleitung, die ich schon vergessen habe, möchte ich einen Buchtipp loswerden. Ancillary Justice von einer Science-Fiction-Autorin, die wohl, das ist wohl ihr erstes Buch. Die hat schon einiges an Short Stories geschrieben. Das ist aber das erste Buch von ihr. Anne Leckie heißt sie. Mhm. Und zum einen drückt das so alle meine Knöpfe, warum ich, was ich mag. Es ist Military SF, es ist Space Opera. Da kannst du mir im Grunde alles hinschmeißen und das lese ich. Abgesehen davon ist es noch eine coole Story über ein galaktisches Imperium, das halt sich aggressiv ausdehnt und Welten unterjocht, aber so langsam so sein Gewissen entdeckt und politische Fraktionen haben dann verschiedene politische Fraktionen wollen einen bisschen friedfertigen Umgang mit den Unterjochten und auch die Expansionspolitik ein bisschen bremsen. Und anyway, das ist das Setting. Was jetzt das Buch so besonders macht, ist die sind zwei Kniffe von einem schreibtechnischen Standpunkt her. Die Protagonistin ist eine künstliche Intelligenz, die ein Schlachtschiff steuert. Gruppen von Soldaten, die von unterjochten Planeten, die dürfen ein paar Leute abgeben und die werden dann zu Zombie-Soldaten. Also die werden, der Prozess wird nicht beschrieben, aber das Gehirn gelöscht und an die AI angehängt. Verstehe. Die steuert dann also so gleich ein paar Hundertschaften Soldaten zusätzlich zu dem Schiff. Das ist die eine Besonderheit, weil das Buch ist in der ersten Person geschrieben. Mhm. Und so kriegt sie aber Blickpunktwechsel hin. Obwohl das Buch in der ersten Person geschrieben ist, kann sie halt aus zig verschiedenen Blickpunkten nicht nur beobachten und den Erzähler da hinsetzen, wo sie ihn gerade braucht. Das ist quasi aus der Ich-Perspektive eines Hive-Minds. Ja, genau. Sondern auch die ganzen, die wichtigen Offiziere am Schiff haben alle Blutdruck und Pulsmonitore und so weiter. Das heißt, die kann sogar die Emotionen beschreiben. Das heißt, sie schafft tatsächlich Blickpunktwechsel in verschiedene Protagonisten in einem Buch, das aus der Ich-Perspektive geschrieben ist, was ich einen sehr schönen Kniff finde und es ist super gut ausgeführt. Also da kann man nicht meckern. Und das Zweite ist, die Gesellschaft, in die sich ausdehnt, die dieses galaktische Imperium hat, die ist Postgender. Das heißt, die haben kein Geschlecht, die haben noch Sex, aber ihr Geschlecht, das suchen sie sich so aus und wie sie gerade Lust haben oder wie sie es gerade brauchen. Und das führt dazu, dass sie nur noch ein Personalpronomen, nämlich sie, benutzen. Mhm. Und die Ich-Erzählerin hat tierisch Probleme mit primitiven Rassen, die noch so binäre Geschlechterverhältnisse haben und tappt dauernd in das Fettnäpfchen, dass sie Leute mit sie anspricht, die eigentlich männlich sind. Mhm. Und im ganzen Text ist nur sie, sie, sie, sie, sie und dann ab und zu so, oh hoppla, ich hätte ja eher sagen müssen. Und man merkt, am Anfang wundert man sich und ist total verwirrt, aber nach den ersten paar Seiten oder den ersten paar Kapiteln ist es irgendwie wurscht. Also so, und interessant war zu sehen, was das an meinen, an der Art, wie ich die ganzen Charaktere wahrgenommen habe, geändert hat. Hm. Weil Charaktere immer mit sie zu lesen, hast du halt Frauen im Kopf. Hm. Und dann merkst du ein paar Seiten weiter, das ist eigentlich ein Mann. Und das Gefühl ist im Kopf aber nicht so, ach so, nee, das ist ja ein Mann und plötzlich sortiert sich alles neu, sondern es ist so trotzdem dieses andere Gefühl, das du am Anfang hattest, das bleibt so ein bisschen dran hängen an der Figur. Auch an der Stelle super gut abgezogen. Ich war begeistert, dass das so ein mutiger Kniff mich nicht aus der Story geworfen hat. Ja, klingt spannend. Mhm. Das einzige Caveat, die einzige Warnung ist das erste Teil von einer Trilogie, die noch nicht fertig geschrieben ist. Also Leute, die sowas nicht mögen. Können eh keine Bücher mehr lesen. Müssen auch ein bisschen warten noch. Also quasi, ja, die warten dann auf Frakt und auf die Trilogie. Fanboys ist auch noch nicht zu Ende. Nee, ich würde auch warten, mit den Fanboys anzufangen. Das ist die Folge tatsächlich. Das muss man 48. auch als Gesamt, als Opus sehen. Ja. Stimmt, 2048 ist ein guter Endpunkt. Mhm. Ja, da kann man mal anpeilen. Muss man jemand ausrechnen, wie alt wir dann sind. Ich glaube, wir müssen unseren Turnus erhöhen. Meinst du? So durchgefühlt 50? Das erleben wir, glaube ich, noch. Also mit Glück. Naja, also da müssen wir schon sehr alt werden. 40 Jahre, wir so hinbekommen. Oder? Ich hätte jetzt gerade 60 gedacht, aber ja, Kopfrechnen und Informatiker, das geht selten gut. Ich habe aber noch einen Tipp, bevor wir hier den Deckel drauf machen und uns auf die nächsten 40 Jahre Fanboys konzentrieren. nämlich habe ich jetzt angefangen, Dark Souls zu spielen. So, Dark Souls ist ein Spiel, das 2011 rauskam und 2012 irgendwie recht viel positive Kritik eingesammelt hat und auch irgendwie mehrfach Spiel des Jahres 2012 irgendwie als Auszeichnung auf den Deckel gedrückt bekommen hat. Was ist denn das für eine Redewendung? Naja, also das mehrfach als Spiel des Jahres 2012 irgendwie ausgezeichnet wurde. Ich habe allerdings damals immer so davon Abstand genommen, mir das überhaupt näher anzugucken, weil ich immer das Gefühl hatte, dass die Fans von Dark Souls irgendwie so komisch sind. So, und zwar, weil die Geschichte um dieses Spiel ist, das ist so unglaublich schwer und das ist so hardcore und endlich ein schwieriges Spiel und nicht so Kinderkacke und casual, sondern so richtig fies für die Hardcore-Gamer und so. Und das hat mich halt total abgeschreckt, weil das ist irgendwie so ein Narrativ, den ich nicht mag. Und dann noch so irgendwie sich da zu positionieren und abzugrenzen gegen das doofe Casual und so. Und wir sind jetzt hier die Hardcore-Gamer und wir spielen Dark Souls. Und bist du zu schwach? Ist es zu stark? Bist du zu schwach und so? Weißt du, so die Nummer, die hat mich damals halt richtig abgeschreckt. Jetzt habe ich aber vor kurzem irgendwie so ein Let's Play gesehen und fand dieses Spiel richtig interessant und ich denke, es hat auch seine positiven Kritiken durchaus zurecht bekommen. Und habe dann einen Artikel gelesen von Yahtzee, von Zero Punctuation, der eben auch genau dieses Phänomen anspricht, dass irgendwie die Fans von Dark Souls zum Teil halt irgendwie einem richtig den Spaß irgendwie an dem Spiel auch verderben können, weil sie halt irgendwie so, wenn du nicht gut genug bist, dann brauchst du es ja nicht spielen und so, weißt du, die Nummer fahren. Und das Problem mit Dark Souls ist halt sowieso, dass es so schwer zugänglich ist, weil es irgendwie nichts von seiner Story erzählt, sehr wenig von seinen Mechaniken irgendwie erklärt und ganz grundsätzlich eine schreckliche UI hat. Und, das ist ein Feature? Nein, das ist kein Feature, aber das Spiel ist halt trotzdem gut. Ja, das ist irgendwie so der seltsame Punkt an der Geschichte. Und er hat irgendwie sich dann die Mühe gemacht, so irgendwie so einen Artikel zu schreiben, wie man dann am besten in dieses Spiel reinkommt. Und der ist sehr lesenswert, den habe ich auch verlinkt. Und ich habe jetzt wirklich angefangen und habe jetzt mal so, weiß nicht, 4-5 Stunden schon rein investiert und bin, glaube ich, fühle mich da jetzt, glaube ich, wohl und werde das weiterspielen, weil das ist so ein paar Stunden abschalten und irgendwie verzweifeln an irgendwelchen Trash-Mobs und ständig sterben und wieder neu versuchen. Das hilft mir schon irgendwie so ein bisschen zu entspannen. Auch wenn das irgendwie nicht Sinn der Übung ist, aber ich kann mich bei sowas ganz gut entspannen. Und es ist halt irgendwie, also Art Direction ist sehr gut gemacht, spielt halt irgendwie so in der Welt, die irgendwie an sich total untot ist und viele Fantasy-Elemente hat. Und irgendwie alle versuchen nur wieder ihre Menschlichkeit zurückzuerlangen. Und es gibt Drachen und Ritter und Gedöns und ja, macht mir Spaß. Erzählt seine Geschichte sehr unterschwellig, wenn überhaupt. Mhm. Und es ist eine Herausforderung definitiv, aber irgendwie ich glaube nicht, dass man das so in den Vordergrund rücken muss, dass es eben schwer ist. Es ist an sich halt einfach, es ist ein gutes Spiel, das halt auch schwer ist, aber es ist kein schweres Spiel, das deswegen gut ist. Gut, ist eine Empfehlung, wer bisher vielleicht abgeschreckt war von das ist so schwer, das ist nur für echte Videospiele, der kann sich das vielleicht auch angucken, gerade weil jetzt auch der zweite Teil für PC rausgekommen ist die Tage. Oh, okay. Ja. Gut, ansonsten haben wir alles gesagt, was wir sagen wollten, oder? Ja, ich denke auch. Tja. Wann gibt es uns nächstes Mal? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil wir sind ja auf der Verepublica nächste Woche, ich und du. Mhm. So, mal gucken, ob es dann eine Ausgabe gibt. Ansonsten gibt es uns erst in 2 Wochen wieder. Ja, lassen wir uns überraschen. Genau, lassen wir uns überraschen. Spätestens in 2 Wochen hört ihr uns wieder und bis dahin hört ihr einen Rausschmeißer. Das ist auch eine gute Idee, ja. Nee, aber ich wollte eigentlich sagen, der an eins der Themen in der Sendung anknüpft. Tja, ja. Total gut vorbereitet. Aber bis dahin, winke, winke. Tschüss. Tschüss. E.T. has been found. Oh, E.T. has been found. Let a joyous song ring out and resound, because E.T. has been found. We thought it was a myth, like God or the Easter Bunny. It was a tale we told around the digital fire. We thought it was so funny. It was a cautionary tale about commerce before art. But now that E.T. has been found, we will sing with all our heart. E.T. has been found. Yeah, E.T. has been found. Let the joyous song ring out and resound, because E.T. has been found. For over 30 years, through good times and through scary, was a metric ton of Atari cartridges out in the desert buried. And it confirms all of our faith, and it makes us so hopeful. If E.T. for Atari could be recovered, then anything is possible. Oh, oh, oh, oh, E.T. has been found. Yeah, E.T. has been found. Let a joyous song ring out and resound, because E.T. has been found. Yeah, yeah, yeah, E.T. has been found. Oh, E.T. has been found. Let a joyous song ring out and resound, because E.T. has been found. Yeah. Good job, everybody.